Yeah. Ich heiße jetzt nicht mehr Lady. Ich heiße jetzt Ecstasy. Ich heiße jetzt nicht mehr Lady. Symbolisch, um etwas zu ändern, ist mein Name geändert. Ich heiße jetzt Ecstasy. Mann, ihr seid geblendet, es war mir klar. Was für ein Spaß, hörst du unsere EP? Was die dichten Bars, was hast du denn bitte all die Jahre gemacht? Warst du ein Kellerkind oder weggesperrt im Knast, wer mich noch nicht kennt? Blick wohl hin, der Mond ist blind oder taub oder stumm oder so oder hat so wenig Ahnung. Die Stiftung waren Test, Moment mal, lass mal etwas an der Scheiß auf, Mann, die waren es jetzt. Weg, ich schiebe die Schuld vor dir her, doch ich schiebe die Schuld vor mir her. Ich bin Ecstasy, wer hab ich nie gehört? Dieser Flow baut auf Doubles und Deadlips auf, ist das eine Droge? Naja, ich wirke wie eine Droge, mein Name klingt nur so ähnlich, doch ich schreib ihn nicht so. Ich bin Ecstasy, ich weiß, ich wirke anders, ich hab gesagt, ich rappe wieder und dieses Album wird einschlagen. Ich bin Ecstasy, ich weiß, ich wirke anders, ich hab gesagt, ich rappe wieder und dieses Album wird einschlagen. Das ist das Lustige, ich mach einen Witz, ich lach über euch und ihr lacht noch mit, ihr rafft es nicht, dass ich euch Punks verarsche. Ich schaff es immer wieder ja zu sagen. Ja und Damen, halte dich fern von diesen Stoffen, du brauchst mich und dieses Lied hat doch geholfen. Du Tschernobyl, Geburt, deine Zeit endet, oh mein Lifestyle überlebt sogar den nächsten Weltkrieg.